1. Im Zwölften Jahr, am ersten Tag des Zwölften Monats, empfing ich ein Botschaft vom Herrn, die Weifolt lautet. 2. Menschensen, stimm ein Klageleid über den Pharao, den König von Ägypten, und erklär ihm, dass sich Zwölfer einen Jungen Lohen unter den Wolken holte, in Wirklichkeit aber wie ein Ungeheuer in den Meeren sei, das die Fluss aufwollten das Wasser trübt. 3. So spricht Gott, der Herr, ich werd mein Netz mithilf einer großen Versammlung vieler Völker über dich ausrufen, damit sie dich in mein Empfangnetz emporziehen. 4. Anschließend werd ich dich auf das Affenfeld werfen, wo du liegen bleibst, damit die Vogel des Himmels auf dir siedeln und die Tiere der Oder von dir satt werden. 5. ICH were den Überrest auf den Bergen verteilen und die Taler mit denem Kadaver aufholen. 6. Das Land word von denem Blutgetränkt werden, bis die Wasserlauf und Schluchten vollständig davon erfüllt sind. 7. Wenn den Licht erlischt, word ICH den Himmel verhallen und die Stern verdunkeln, die Sun word hinter Wolken verschwinden und der Mond word nicht mehr leuchten. 8. Al Luchtenden Himmelskörper wird ICH Dienetwegen Verfinstern, ein tief Dunkelheit über den Gesamtes Land zu bringen, verkündigt Gott, der Herr. 9. ICH wird die Hazen Weiler Volker mit Unruh erfüllen, wenn ICH die Nachricht von denem Untergang in Lande verbreit, die du niemals zu vorgekanntest. 10. Gans Nationen werden über den Schicksal entsetzt sein, und Iconiger werden vor Angst sitten, wenn ICH mein Schwert für ihren Organ schwinge, waren Jeder am Tag deines Sturzes am sein Igenes Leben bangt. 11. Denn der Herr hat angekündigt, dass das Schwert des Königs von Babylon über dich kommen wird. 12. Durch die Waffen tapferer Krieger, die zu den grausamsten Volken gehoren, wird ICH den Pracht vernichten und all deinen Stolz zerstören lassen. 13. ICH wird zu dem den Gesamtes wie in den großen Gewassen ausrotten, so dass weder menschlich Fuss noch die Huf der Tier das Wasser Gemmels wieder trüben werden. 14. Dann wird ICH dafür sorgen, dass sich die Sediment in ihren Gewassen setzen und ihr Strom so ruhig weil fließen, spricht Gott, der Herr. 15. Wenn ICH Ägypten in ein Wust verwandeln das Land all Seins Reichtums beraub, werden die Bewohner durch mein Eingreifen erkennen, dass ICH der Herr bin. 16. Dies ist das Klageleid, das die Frauen der verschiedenen Nationen zur Trauer über Ägypten und seinen Verlerinen Glanz in Gen Solen. 17. Am 15. Tag desselben Monats im Zwölften Jahr erging das Wort des Herrn ernüten mich. 18. Menschensen, klage über die Prakt Ägyptens und begleit sie zusammen mit den Tochten Machtiger Volker hinab in die Unterwelt, Dorthing, wo die Verstorbenen in der Grube ruhen. 19. Frage sie, ob sie wirklich schon sind als ander, und befehl ihnen, hinabzufahren, immer Lager bei den Unbeschnitten in Aufsachlagen. 20. Sie werden inmitten der Erfallen, die durch das Schwert getötet werden, denn das Erteil über Ägypten und sein Gesamte Markt ist bereits gefolgt. 21. Aus der Mitte der Unterwelt werden die Mächtigsten Helden den Pharaoen sein Helfer ansprechen und feststellen, dass sie nun ebenfalls zu den Erschlagenen gehören. 22. Dort befindet sich Assyrien mit seinem Gesamten hier, umgeben von den Graben all jene Soldaten, die im Kampf gefallen sind. 23. Ihr Graber liegen in den tiefsten Bereichen der Grube, umringt von einer Armee, die Einschrecken im Land der Lebenden verbreitet, nun aber besiegt ist. 24. Auch Elam ist dort mit seiner gesamten Bevölkerung vertreten, sie als in durch das Schwert gefallen und Trajan nun ihr Schande in der Unterwelt. 25. Inmitten der Erschlagen in Word für Elam ein Lager bereitet, und obwohl sie eins gefürchtet waren, teilen sie nun das Schicksal der, die in die Grube hinabgestiegen sind. 26. Mesek und Tubal befinden sich ebenfalls dort mit ihren Heerscheren, die trotz ihres früheren Terrors nun als Ambeschnitten unter den Toten liegen. 27. Sie ruhen jedoch nicht bei den Gieten Helden der Vorzeit, die mit ihrer Kriegsrüstung und ihren Schwerten unter dem Kopf Ehrenvoll begraben werden. 28. Auch du, Pharao, wirst zerbrochen werden und deinen Platz inmitten der Einnehmen, die durch das Schwert umgekommen sind. 29, dort ist auch edem mit seinen Königen und Fürsten, die trotz ihrer einstigen Tapferkeit nun bei den Erschlagenen in der Unterwelt liegen müssen. 30, die Herrscher des Nordens und El Sidonia sind ebenfalls hinabgestiegen, trotz ihrer früheren Marktragen si nun die Schande ihres Untergangs bei den Toten. 31, wenn der Pharao all dies Volker sieht, werde angesichts des Schicksals seines eigenen hier einen traurigen Trost finden, verkündet Gott, der Herr. 32, obwohl auf ein Schrecken verbreitet, werde nun auf meinen Befehl hin bei den Unbeschnittenen und den Erschlagenen liegen, der Pharao und sein gesamte Markt.